haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute tödliche Kunst. Erster Teil. Ich war an diesem Morgen nicht der Einzige, der brütete. Auch die Sonne tat dies und wärmte mich durch das Fenster, während ich vergeblich versuchte, einige Belege ausfindig zu machen, die mein Steuerkommissär unbedingt sehen wollte. Nach einer Stunde gab ich auf und machte mich auf den Weg zu Frau Hodel, die meine Dienste in Anspruch genommen hatte. Sie trug sehr lange Haare und sah aus wie ein Filmstar, dem schon lange keine große Rolle angeboten worden war. Hier ist es geschehen. Genau genommen im hinteren Teil des Ateliers. Mein Mann wurde mit seinem eigenen Werk erschlagen. Er wurde von einem Grabstein erschlagen? Nein, mein Mann war Künstler, nicht einfach nur Bildhauer oder Steinmetz. Dann sind diese Grabsteine hier Kunst. Auf ihre Art schon. Aber das ist Gebrauchskunst. Hinten im Atelier hat mein Mann seine Skulpturen erschaffen. Leider steckt er seit 2 Jahren in einer künstlerischen Krise. Er hat zwar gearbeitet, aber nichts mehr geschafft. Er hat jeden Tag Stein gehauen und am Ende ist nie etwas dabei herausgekommen. Nichts, das seinen Ansprüchen genügt hätte. Sie sagten am Telefon, dass die Polizei sie verdächtigt hat. Das war tatsächlich so. Aber ich hatte ein Alibi und zudem verstand ich mich gut mit ihm. Zumindest seit wir nicht mehr zusammenlebten. Und Sie möchten, dass ich nach dem Mörder suche? Sie müssen nicht nach ihm suchen. Sie müssen ihn nur überführen. Sie haben einen Verdacht. Allerdings. Jens Severin. Er ist auch Bildhauer. Er hat eine Weile mit meinem Mann zusammengearbeitet. Dann hat ihn mein Mann rausgeschmissen, weil er trank und unzuverlässig war. Severin hat ihn mehrfach telefonisch bedroht. Wurde er von der Polizei nicht verhört? Doch. Aber er behauptet, dass er zur Tatzeit betrunken war und sich mit einer russischen Tänzerin vergnügte. Sie gab mir die Adresse des mutmaßlichen Mörders und reichte mir einen Umschlag, der mit einigen Hunderten gefüllt war. Ich schaute eine Weile zu, wie eine kräftige Frau an einem Grabstein meißelte. Danach verließ ich das Atelier und ging dorthin, wo Skulpturen einen Dienstausweis auf sich tragen. Na, Maloney, macht Ihnen die Hitze nicht zu schaffen? Alkohol und zu viel Sonne verbrennen mehr Gehirnzellen, als zur Lösung eines Mordes nötig sind. Mit Ihrem Gehirn kann man nicht mal ein Sudoku lösen. Das reicht nur für Kreuzworträtsel. Faszinierend, diese Jodokus, Maloney. Sudokus. Meine Frau löst mindestens 20 pro Tag. Das ist wie eine Sucht. Man kommt nicht mehr von den Zahlen los. Kein Wunder, wenn man sonst zu Hause eine Null im Bett hat. Die sind doch nur neidisch auf die gutbürgerliche Familie, Maloney. So etwas können Sie sich natürlich abschminken. Wenn Sie nicht mindestens 3-mal täglich angeschossen werden, verlieren Sie Ihren Lebensinhalt. Mein Lebensinhalt besteht darin, all die Suppen auszulöffeln, die die hiesige Polizei ohne viel Fantasie den Bürgern einbrockt. Zum Beispiel im Mordfall Hodel, der mit einer seiner Skulpturen erschlagen wurde. Üble Sache, Maloney. Wir konnten der Frau nichts nachweisen. Aber früher oder später wird sie erneut morden und dann sind wir zur Stelle. Was ist mit Jens Severin, dem anderen Bildhauer? Er hat ein Alibi für die Tatzeit. Alkohol und eine russische Tänzerin sind nicht gerade bestechende Alibis. Die beiden haben es in einer öffentlichen Tiefgarage getrieben. Es wurde alles auf Video aufgezeichnet. Die russische Tänzerin entpumpte sich im Übrigen als gelangweilte Studentin aus dem Berner Oberland. Nicht mal mehr auf Tänzerinnen ist Verlass. So ist es, Maloney. Ich habe ein Buch gelesen. Über russische Tänzerinnen aus dem Berner Oberland. Künstler, die mit ihren eigenen Werken ermordet wurden. Das ist schon ab und zu vorgekommen. Bei einigen Schriftstellern würde es genügen, wenn man ihnen aus ihren Werken vorliest. Wie aber macht man das mit Kunstmalern? Sind die heutigen Rahmen stabil genug? Der Mord geschieht, weil sich die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner nicht damit abfinden kann, dass der Künstler mehr Zeit mit der Kunst als mit der Frau verbringt. Die Kunst ist eine Art Liebhaberin. Und indem man den Ungetreuen mit der Kunst erschlägt, trifft man 2 Fliegen mit einem Buch. Steht in dem Buch auch, weshalb Polizisten manchmal mit ihrer eigenen Dienstwaffe erschossen werden? Aus Eifersucht, weil der Polizist lieber mit seiner Waffe spielt als mit seiner Frau. Das kann man doch nicht miteinander vergleichen, Maloney. Eine Waffe ist eine Waffe. Es ist doch ganz natürlich, dass damit auch jemand umgebracht wird. Ein Bild, eine Skulptur oder ein Buch, das sind keine Waffen. Und trotzdem kann man damit großen Schaden anrichten. Davon kann man sich in jeder Buchhandlung oder Galerie überzeugen. Bei einem Streit kann es aber schon mal vorkommen, dass man sich einfach den nächstbesten Gegenstand greift und zuschlägt. Es gab in dem Atelier keine Anzeichen eines Kampfes, Mallory. Nein, es ist so, wie es in dem Buch steht. Das Objekt der Eifersucht ist die Kunst. Und die wird stellvertretend für den Künstler mit der Frau erschlagen. Das steht so in dem Buch. Das ist natürlich nur die Quintessenz, Mallory. Dieses Wort habe ich letzte Woche im Fernkurs, wie man sich als Polizist besser ausdrückt, gelernt. Sie sollten auch einen Kurs buchen. Zum Beispiel, wie man als Privatdetektiv der Polizei nicht auf die Nerven geht. Jetzt aber Schluss, Mallory. Gleich haben wir eine Videokonferenz mit den Kollegen in Glasgow. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Polizeiuniformen und essen dazu ein traditionelles Gericht. Das dient der Völkerverständigung. Ehe das Essen und die Uniform serviert wurden, machte ich mich aus dem Staub und fuhr ins Atelier von Jens Severin. Dieses entpuppte sich als Reparaturwerkstatt. Ich hatte keine Lust auf Heimlichtuerei und konfrontierte ihn direkt mit der Anschuldigung, den Bildhauer Rodel ermordet zu haben. Sie sind erst der Dritte, den diese Zicke engagiert hat, um mich hinter Gitter zu bringen. Frau Rodel hat auch noch andere Detektive auf Sie angesetzt. Wie ich schon sagte, wochenlang wurde ich beschattet, mein Umfeld befragt und so weiter. Dabei habe ich mit dem Mord überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil. Wir hatten uns kurz davor versöhnt und er hat mir sogar angeboten, dass ich wieder für ihn arbeiten dürfe. Und weshalb verdächtigt Sie Frau Hodel trotzdem weiter? Weil ich der Einzige bin, der weiß, dass Ihr Alibi nichts taugt. Und wie kommen Sie darauf? Als ich mit diesem Luder in die Tiefgarage fuhr, da stieg die Hodel in ihren Wagen und fuhr weg. Und das, obwohl sie angeblich in Genf gewesen ist. Haben Sie das der Polizei erzählt? Wieso sollte ich? So leicht kriege ich eine Frau wie Sie sonst nicht ins Bett. Frau Hodel hat mit Ihnen geschlafen, damit Sie sie nicht verraten. So ist es. Allerdings war es ein mäßiges Vergnügen und das habe ich ihr auch gesagt. Seither versucht sie alles, um mir den Mord doch noch anzuhängen. Aber mein Alibi ist 100 Pro. Übrigens, habe ich mit dem Trinken aufgehört? Und ich werde mir auch einen anständigen Job suchen. Die Kunst ist nichts für mich. Da haue ich lieber auf Grabstein rum. Wenn Frau Hodel in der Tiefgarage war, wen könnte sie da besucht haben? Was weiß ich, vielleicht die Breitner. Die macht Haarverlängerungen. Ihr Geschäft ist ganz in der Nähe. Er zeigte auf einen Schraubenschlüssel und sagte, dass er zu tun habe. Offenbar half er in der Werkstätte aus. Ich dachte an das lange Haar meiner Klientin und daran, dass sie mir nicht die ganze Wahrheit gesagt hatte. Da ich nichts Gescheiteres zu tun hatte, besuchte ich die Frau, die Haare verlängert. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann. Ich möchte meine Haare gerne um 2 Millimeter verlängern lassen. Kaufen Sie sich ein Haarwuchsmittel. Das hilft zwar nicht, aber dafür bin ich Sie los. Weshalb so abweisend? Ich dusche täglich und lese keine Boulevardzeitungen. Was wollen Sie? Ist Frau Hodel Kundin bei Ihnen? Weshalb möchten Sie das wissen? Die Polizei glaubt noch immer, dass sie etwas mit dem Mord an ihrem Mann zu tun hat. Ich möchte mich nicht zu Frau Hodel äußern. Wieso das? Gibt sie kein Trinkgeld? Bleibt das, was ich sage, unter uns? Ich bin verschwiegen wie ein Grab. Sie hat mich genötigt, über ihren Besuch am Tatabend zu schweigen. Sie wurden von ihr genötigt? Wie geht das? Mein Geschäft läuft alles andere als gut. Mehrere Kundinnen gehören zu Frau Hodels Bekanntenkreis und sie sagte, dass ich all diese Kundinnen verlieren würde. Ich arbeite nebenbei noch ein paar Stunden in einem Internetcafé. Anders komme ich nicht über die Runden. Stimmt es eigentlich, dass die meisten Haare aus China kommen und dass man sie dort auch Leuten abschneidet, die hingerichtet wurden? Darüber können sich die Leute aufregen. Was aber ist mit den Tieren, die unschuldig gequält und gefoltert werden? Mein Magen gab dazu einen Kommentar ab, der mich in das nächstgelegene Restaurant führte. Auf der Karte las ich unzählige Pizza-Varianten, doch auf den Tischen der anderen Gäste sah alles gleich aus. Ich entschied mich für eine Variante mit einem unschuldig hingerichteten Tier. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödliche Kunst, 1. Teil. haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Tödliche Kunst, zweiter Teil. Was bisher geschah. Frau Hodel möchte, dass der Mord an ihrem Vater, einem Bildhauer, endlich aufgeklärt wird. Sie engagiert Maloney nicht ganz uneigennützig, da sie selber nach wie vor als Hauptverdächtige gilt. Ein anderer Bildhauer, mit dem sich ihr Mann verkracht hatte, soll angeblich der Täter sein. Doch schon bald findet Maloney heraus, dass ihm seine Klientin nicht die volle Wahrheit gesagt hat und dass ihr Alibi für die Tatzeit alles andere als hieb- und stichfest ist. Meine Klientin zeigte sich nicht sehr erfreut darüber, als ich ihr telefonisch klarmachte, dass ich erst nach einer Aussprache für sie weiterarbeiten würde. Wir trafen uns in einem Schwimmbad, wo sich Frau Hodel ein Eis genehmigte, während ich vergeblich nach einem Schattenplatz Ausschau hielt. Was soll das? Fürchten Sie sich vor Hautkrebs? Das wird doch alles maßlos übertrieben. Die wollen doch nur, dass wir arbeiten, anstatt in der Sonne liegen. Sie haben wenigstens lange Haare, hinter denen Sie in Deckung gehen können. Apropos Haare. Könnte es sein, dass Sie kurz vor der Tat in einem Coiffeursalon waren? Ich habe sie nicht angestellt, um hinter mir herzuschnüffeln. Weshalb wollen Sie unbedingt diesem Jens Severin den Mord in die Schuhe schieben? Weil er sie nach einer Liebesnacht abgewiesen hat. Oh, mein Privatleben geht Sie nichts an. Haben Sie wenigstens einen klitzekleinen Hinweis gefunden? Ich habe sogar eine ganze Menge Hinweise gefunden. Leider führen die alle zu Ihnen zurück. Das ist doch klar. Severin legt falsche Fährten. Bevor man mich als Grillspezialität anbietet, sollten Sie mir die ganze Wahrheit sagen. Also gut. Die ganze Wahrheit ist, dass ich meinen Mann geliebt habe. Ich wollte zu ihm zurück. Er hat sie abgewiesen und da haben sie ihn erschlagen. Er sagte, dass er wieder zu arbeiten begonnen hat. Künstlerisch. Nach all den Jahren. Offenbar ging das nur ohne mich. Ein milder Richter wird das verstehen und nach verbüßter Mindeststrafe kommen Sie wieder frei und wir trinken zusammen einen Kaffee. Ich habe meinen Mann nicht getötet. Aber Sie haben mit Severin geschlafen und waren zur Tatzeit in der Stadt. Ja. Und das sind all Ihre Geheimnisse. Nicht ganz. Jetzt aber raus mit der Sprache. Ich mag Männer in Frauenkleidern. Ich werde meine Kleider nicht mit Ihnen tauschen. Das war ein Scherz. Möchten Sie wirklich alle meine Geheimnisse kennen? Nur soweit Sie mit dem Tod Ihres Mannes zu tun haben. Mein Mann hat mich betrogen. Mehrmals. Und immer mit der gleichen Frau. Da hätten wir ein weiteres Motiv. Sie hat ihn angeblich inspiriert. So was auch immer. Er meinte es im künstlerischen Sinn. Ja, und wie heißt die inspirierende Dame? Daniela Kern. Sie ist Krankenschwester. Mein Mann hat sie nach einer Blinddarmoperation kennengelernt. Und Sie haben ihm jedes Mal verziehen. Ich hasse diese Frau. Sie lebt aber hoffentlich noch. Ich hoffe es nicht. Aber leider ist es wohl so. Sie arbeitete in einer Privatklinik. Ich kann Ihnen die Adresse geben. Wurde die Frau von der Polizei befragt? Ja, aber sie hatte ein einwandfreies Alibi. Nachtdienst. In diesem Fall scheinen alle ein einwandfreies Alibi zu haben. Bis auf Sie. Es reicht jetzt. Wenn Sie in den nächsten 2 Tagen den Mord nicht aufklären, werde ich einen anderen Detektiv auf den Fall ansetzen. Mein Nacken fühlte sich an, als hätte jemand glühende Kohlen darauf verteilt. Ich benetzte mein Gesicht und den Nacken mit Wasser und wartete vergeblich auf ein Zischen. Danach war ich reif für das Krankenhaus. Als ich anrief, erfuhr ich, dass Frau Kern bis abends Dienst hatte. Ich fuhr los und fragte mich durch alle Abteilungen. Schließlich fand ich die inspirierende Frau. Es ist mir unbegreiflich, dass man den Mord an Gilles nicht aufgeklärt hat. Die hiesige Polizei verteilt die Prioritäten etwas anders. Bei einer Parkbuße wird sogleich eine Sonderkommission gebildet. Bei einem Mord wartet man, bis der olle Meloni den Fall löst. Und wie soll ich dazu beitragen? Sie waren die Geliebte des Opfers. Ach, das klingt so romantisch. War es aber nicht. Er hat mich mehr oder weniger benutzt. Und sie ließen sich benutzen. Er konnte gut reden, hatte Charme und war ein wenig verrückt. Das hat mir gefallen. Sie kamen nicht mehr von ihm los. Umgekehrt, Herr Privatdetektiv. Er war es, der mich immer wieder anrief und darum bettelte, mich zu sehen. Irgendwann war ich es leid und habe ihm gesagt, er solle sich zum Teufel scheren. Und wie hat er reagiert? Er fragte, ob er am Abend zu mir kommen könne. Ich sagte ja. So ging das über Wochen. Schließlich nahm ich seine Anrufe nicht mehr entgegen und ließ mich verleugnen, wenn er nach mir fragte. Nach einer Weile hörte er auf, mir nachzustellen. Hat er mit Ihnen über seine Frau gesprochen? Wieso sollte er? Gab es Probleme? Hatte er Angst? Er hatte Angst, dass er nie mehr etwas Gutes erschaffen würde. Ehrlich gesagt glaube ich, dass er vollkommen ausgebrannt war. Wann haben Sie zum letzten Mal mit ihm gesprochen? Ich muss jetzt arbeiten. Wenn Sie mit mir reden wollen, dann laden Sie mich zu einem Dinner ein. Aber 15 Gourmet-Punkte müssen es schon sein. Sie zählte mir einige Gourmet-Tempel auf und ich überlegte mir, ob die Krankenschwester einen Banküberfall wert war. Schließlich siegte die Vernunft und sie entschwand mit einem Lächeln. Ich fuhr in mein Büro. Auf meinem Anrufbeantworter blinkte eine Mitteilung. Sie stammte von Jens Severin, der unbedingt mit mir sprechen wollte. Da ich ihn telefonisch nicht erreichte, versuchte ich es in der Reparaturwerkstatt. Sie schon wieder? Was für eine Überraschung! Ist Ihr Motorroller defekt? Ich warte auf jemanden. Ich dachte, Sie müssten arbeiten oder ist das hier ein kleiner Nebenerwerb? Ich habe Jens bei Gilles kennengelernt. Er hat Talent, aber er macht nichts daraus. Und er sieht gut aus. Sie sind in ihn verliebt? So schnell geht das nicht. Wir sind nur befreundet, aber vielleicht wird etwas daraus, wer weiß. Vielleicht sollten wir ihn gemeinsam zu Hause aufsuchen. Er hat gesagt, dass er hier auf mich wartet. Vielleicht ist er drüben im Büro. Was ist an Bildhauern eigentlich so besonders? Sie sind Künstler, aber sie haben auch Muskeln. Das gefällt mir. Los, gehen wir rüber. Jens schreibt auch Rechnungen und erledigt anderen Bürokram. Er ist richtig vielseitig. Wenig später lernte ich eine weitere seiner vielseitigen Eigenschaften kennen. Jens Severin verstand es auch tot, noch gut auszusehen. Er lag hinter dem Schreibtisch und neben ihm lag eine Skulptur. Frau Kern kam zugute, dass sie als Krankenschwester ihre Emotionen gut im Griff hatte. Er ist tot. Sie sollten nichts anfassen. Das ist eine von Schills Skulpturen. Da scheint es jemand eilig zu haben. Haben Sie den Fahrer gesehen? Allerdings. Kann es sein, dass ich den Männern Unglück bringe? Ich hoffe es nicht. Sonst kracht ihr noch das Haus zusammen. Was machen Sie da? Ich fotografiere ihn. Das tun Sie nicht. Also gut. Ich muss mich hinsetzen. Tun Sie das aber nicht hier drin. Ich rufe derweil die Polizei. Glauben Sie, dass es derselbe Täter war? Schon seltsam, das mit der Skulptur. Vielleicht will der Täter damit etwas ausdrücken. Was meinen Sie? Ich winkte sie nach draußen und rief auf meinem Handy die Polizei an. Auch wenn ich es am liebsten verdrängt hätte, sah ich immer wieder den Wagen vor mir, der mit hoher Geschwindigkeit weggerast war. Hinter dem Steuer hatte ich zweifelsfrei meine Klientin erkannt. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödliche Kunst, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Tödliche Kunst, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Maloney soll den Mord an einem Bildhauer aufklären, der mit einer seiner Skulpturen erschlagen worden war. Die Witwe wird von der Polizei verdächtigt und hat ihrerseits Jens Severin im Verdacht, mit dem sich ihr Mann gestritten hatte. Je mehr Maloney herausfindet, umso stärker wird seine Klientin belastet. Dann wird Jens Severin erschlagen aufgefunden. Und Maloney sieht seine Klientin, wie sie in ihrem Wagen vom Tatort wegbraust. Die Polizei begnügte sich nicht damit, alle Spuren zu sichern. Es wurde auch gleich die Reparaturwerkstatt geschlossen und das ganze Areal großräumig abgesperrt. Frau Kern und meine Wenigkeit wurden im Freien verhört. Üble Sache, Maloney. Der Mann wurde mit einer Skulptur erschlagen. Ganz eindeutig ein Nachahmungstäter. Ich habe ein Buch gelesen. Bizarre Morde üben eine große Faszination auf 1,75 Meter große, leicht untersetzte Leere und Diskuswerfer aus. Das ist statistisch erwiesen. Dann war der Mörder ein diskuswerfender Leere. Die Sache ist komplizierter, Maloney. Wenn es bei der Nachahmungstat keinen sexuellen Hintergrund gibt, dann kommen auch Köche und Schwimmlehrer in Frage. Handelt es sich bei dem Opfer um einen Mann, dann darf man auch biertrinkender Verwaltungsratsvorsitzende und schwangere Politikerinnen nicht ausschließen. Irgendwie habe ich mir die Ermittlungen der Polizei anders vorgestellt. Das hier ist auch nicht die Polizei, das ist ein Kreuzworträtsel verschlingendes Exemplar der Gattung Homo Dementi. Die moderne Kriminalistik ist viel zu kompliziert für Zeuginnen wie Sie. Überlassen Sie das den Spezialisten. Das würden wir gerne tun, aber ich sehe weit und breit keine. Folgendes, Maloney. Sie und diese Frau hier. Kern ist mein Name. Egal, Sie und diese Kern hier wurden mehr oder weniger Zeugen einer Gewalttat. Ich werde Frau Kern deshalb festnehmen und Sie in unser Zeugenschutzprogramm aufnehmen. Es befindet sich noch in der Testphase. Wir werden Ihnen eine neue Identität geben und Sie werden in einer anderen Stadt leben. Ich will aber nicht weg. Sie müssen, Frau Kern. Sie sind möglicherweise in Lebensgefahr. Leider ist die Auswahl möglicher Identitäten in der Testphase beschränkt. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass Sie ab sofort Kunigunde Kratz mich am Hals heißen. Leider dürfen wir keine gebräuchlichen Namen verwenden. Hat der Typ einen Sonnenstich? Er war schon immer so. Ich tippe auf einen genetischen Defekt. Wenn Sie nicht ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden wollen, müssen Sie die Formulare 234b und 678a unterzeichnen. Sie finden die Formulare im Internet unter www.gibmireinenneuennamen.ch. Moment. Nein. Die Adresse ist noch nicht aufgeschaltet. Egal, ich kann Ihnen die Formulare zustellen. Interessiert es Sie nicht, dass wir gesehen haben, wer der Täter war? Doch, aber ohne Hinweis auf das Zeugenschutzprogramm darf ich Sie nicht danach befragen. Ich habe gesehen, wie ein Mann weggerannt ist. Er kam aus dem Büro. Er muss Jens ermordet haben. Ich kann Ihnen den Mann beschreiben. Ihre Beschreibung klang glaubwürdig und ich konnte darin tatsächlich nur einen Mann und nicht meine Klientin erkennen. Doch das änderte nichts daran, dass ich Frau Rodel ebenfalls in der Nähe des Tatorts gesehen hatte. Am späten Abend traf ich mich mit ihr in einer Bar. Was sollte ich denn anderes machen? Warten, bis die Polizei kommt und mich verhaftet? Wer außer Ihnen hat Zugang zu den Skulpturen Ihres Mannes? Was weiß ich. Vielleicht hat derjenige, der meinen Mann tötete, einige Skulpturen gestohlen. Vielleicht war das sogar der Grund für den Mord. Ich dachte, die Kunstwerke Ihres Mannes taugen nichts und sind deshalb auch nichts wert. Auf alle Fälle habe ich mit den beiden Morden nichts zu tun. Und wie es aussieht, hatte Severin nichts mit dem Mord an Ihrem Mann zu tun. Weshalb waren Sie bei ihm? Ich wollte eine Aussprache. Ich dachte, dass er mir vielleicht den Mord gesteht. Unter vier Augen. Weshalb sollte er das tun? Ich hatte eine Schusswaffe dabei. Sie haben ihn bedroht. Als ich in das Büro kam, war er bereits tot. Ich sagte doch schon, dass ich mir nicht anders zu helfen wusste, als das Weite zu suchen. Die Polizei hätte sich sicherlich darüber gewundert, weshalb sie ihn nicht erschossen haben. Ihre Geschichte klingt wieder einmal nicht sehr glaubwürdig. Was haben Sie eigentlich gegen mich? Das ist nichts Persönliches. Ich denke einfach, dass Sie durchtrieben, verlogen und auch sonst ganz interessant sind. Ist das ein Antrag? Falls ich mal eine gute Lügnerin benötige, werde ich mich melden. Heißt das, dass ich mir einen anderen Detektiv suchen muss? Nein, ich werde weiterhin all Ihre Geheimnisse aufdecken. Das kann ja heiter werden. Sie könnten mir jetzt und hier alles gestehen. Das wäre einfacher. Sie haben doch schon alles herausgefunden. Jetzt fehlt Ihnen nur noch der Mörder und ein Motiv. Als ich Sie vorhin fragte, ob die Skulpturen Ihres Mannes wertlos sind, wichen Sie mir aus. Das haben Sie gut beobachtet. Die Skulpturen sind wertvoll. Es ist wie immer im Kunstbetrieb. Stirbt ein Künstler, steigt plötzlich die Nachfrage nach seinen Werken. Ja, ich habe einige interessante Anfragen und Angebote erhalten in den vergangenen Wochen. Wer besitzt eigentlich die Skulpturen, die Severin bei ihrem Mann in Stein meißelte? Einige stehen jetzt bei mir im Keller. Dann werden Sie auch vom Mord an Severin profitieren. So ist es. Werden Sie mich jetzt bei der Polizei verraten? Ihr Blick und der Alkohol ließen meine Hormone tanzen. Doch ich widerstand der Versuchung und ließ mich von einem mürrischen Taxifahrer zurück in mein Büro fahren. Am nächsten Morgen brummte mir der Schädel und ich erinnerte mich an Frau Breitner, die Haare verlängerte und nebenbei in einem Internetcafé arbeitete. Sie zeigte mir einige interessante Seiten. Suchen Sie eine neue Waffe? Die kann man auch im Internet ersteigern. Man kann so ziemlich alles im Internet ersteigern. Dann suchen Sie mal nach Skulpturen von Gilles Hodel. Kein Problem. Voilà. Wie funktioniert so eine Versteigerung? Sie geben ein Mindestgebot ein oder bieten den Artikel zu einem fixen Preis zum Sofortkauf an. Danach setzen Sie eine Limite, bis wann die Auktion läuft, und warten ab. Ja, und wenn niemand bietet? Dann melden Sie sich unter einem anderen Namen an und bieten für Ihre eigenen Produkte. Das geht? Keine Ahnung, aber ich würde es so machen. Da ist ja eine ganze Menge. Über 50 Skulpturen. Alle von verschiedenen Anbietern? Nein, 40 stammen vom gleichen Anbieter. Er nennt sich Steinmetz. Wie passend. Und wo steht seine Adresse? Die steht da nicht. Aber seine E-Mail-Adresse. Sie können ja mitbieten. Wie hoch ist das niedrigste Gebot? Für diese kleine Skulptur sind es 8.000 Franken. 8.000? Für diesen unansehnlichen Stein? Insgesamt macht dieser Steinmetz mit diesen Auktionen ein kleines Vermögen. Ich muss herausfinden, wer dahinter steckt. Sie haben sicherlich einen Verdacht. Ich persönlich würde auf eine meiner Stammkundinnen tippen. Der Verdacht war naheliegend, denn wer außer meiner Klientin sollte über derart viele Skulpturen eines wenig bekannten Künstlers verfügen? Ich verbrachte eine Stunde damit herauszufinden, wer dieser Steinmetz war und wurde schließlich fündig, da seine E-Mail-Adresse zu einer Galerie führte, die vor einigen Monaten pleite gegangen war. Mit der Polizei und einem Haftbefehl machte ich mich auf den Weg zu Andreas Notter und erlebte eine weitere Überraschung. Hände runter und Waffe in die Höhe! Sie sind verhaftet auf der Stelle. Machen Sie nicht so ein Theater. Die Waffe ist nicht geladen. Sie haben mich mit einer Spielzeugpistole bedroht. Sonst wären Sie weggerannt. Ich wäre nicht weggerannt. Ich hätte Sie mit einer der schrecklichen Skulpturen Ihres Mannes erschlagen. So wie Sie das mit Gilles Hodel und Jens Severin getan haben? Der Reihe nach. Wer hat wen erschlagen und weshalb ist Ihre Skulptur nicht geladen? Philipp Maloney hat mich auf die Idee gebracht. Maloney hat Sie angestiftet, zwei Männer zu erschlagen? Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Sie sind verhaftet, auf der Stelle. Er hat mich auf die Idee gebracht, wer vom Mord an meinem Mann profitieren könnte. Ich habe in den Unterlagen meines Mannes die Adresse von Notter gefunden. Er hat meinem Mann vor 5 Jahren über 40 Skulpturen abgekauft. Für nicht mal 50.000 Franken. Damals interessierte sich niemand für die Werke Ihres Mannes und er brauchte Geld. Und was haben diese 40 Skulpturen mit den Morden zu tun? Wollen Sie damit 40 Bildhauern den Schädel einschlagen? Notter steckte ebenfalls in finanziellen Schwierigkeiten. Das ist maßlos untertrieben. Ich stehe vor dem Ruin. Habe mich verspekuliert. Alles, was mir blieb, waren diese wertlosen Skulpturen. Die mit dem Mord an meinem Mann plötzlich wertvoll wurden. Und weshalb haben Sie Severin erschlagen? Die Auktionen liefen nicht wunschgemäß. Ich habe mir mindestens 500.000 erhofft. Da dachte ich, wenn ich Hodels Skulpturen noch ein wenig in den News drin behalte, steigt die Nachfrage nochmals an. Sie haben 2 Menschen erschlagen, damit Sie ein paar Skulpturen teurer verkaufen konnten. Es war meine einzige Chance. Jetzt ist alles vorbei. Ich bin ruiniert. Im Gefängnis können Sie wieder ganz unten anfangen und eine Bildhauerlehre machen. Leider darf man nur mit Plastikmeißel arbeiten, aber Sie haben ja Zeit. Ich bereue es langsam, dass ich die Waffe nicht geladen habe. Schusswaffen gehören in die Hand von Profis. Wir können damit umgehen. Ist diese Waffe wenigstens registriert? Meine Klientin sagte, dass sie die Waffe auf einem illegalen Flohmarkt erworben hatte, worauf der Polizist sie beinahe mit seiner Dienstwaffe erschossen hätte. Ich fuhr zurück in mein Büro und gönnte mir einen Whisky. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödliche Kunst, 3. und letzter Teil.